1. Korinther, Kapitel 16. Von der Steuer aber, die den Heiligen geschieht, wie ich den Gemeinden in Galatien geordnet habe, also tut auch ihr. Auf je der Sabbate einen lege bei sich selbst ein jeglicher unter euch und sammle, was ihn gut dünkt, auf das nicht, wenn ich komme, dann allererst die Steuer zu sammeln sei. Wenn ich aber da kommen bin, welche ihr durch Briefe dafür ansehet, die will ich senden, dass sie hinbringen eure Wohltat gen Jerusalem. So es aber wert ist, dass ich auch hinreise, sollen sie mit mir reisen. Ich will aber zu euch kommen, wenn ich durch Mazedonien ziehe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch wintern, auf dass ihr mich geleitet, wo ich hinziehen werde. Ich will euch jetzt nicht sehen im Vorüberziehen, denn ich hoffe, ich wolle etliche Zeit bei euch bleiben, so es der Herr zulässt. Ich werde aber zu Ephesus bleiben bis Pfingsten, denn mir ist eine große Tür aufgetan, die viel Frucht wirket, und sind viel Widerwärtige da. So Timotheus kommt, so sehe zu, dass er ohne Furcht bei euch sei, denn er treibet auch das Werk des Herrn wie ich. Dass ihn nun nicht jemand verachte, geleitet ihn aber im Frieden, dass er zu mir komme, denn ich warte sein mit den Brüdern. Von Apollos, dem Bruder, aber wisset, dass ich ihn sehr viel ermahnet habe, dass er zu euch käme mit den Brüdern. Und es war aller Dinge sein Wille nicht, dass er jetzt käme. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Wachet, stehet im Glauben, seid männlich und seid stark. Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennet das Haus Stephanas, dass sie sind die Erstlinge in Achaia und haben sich selbst verordnet zum Dienst den Heiligen, auf dass auch ihr solchen untertan seiet und allen, die mitwirken und arbeiten. Ich freue mich über die Zukunft Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn wo ich euer Mangel hatte, das haben sie erstattet. Sie haben erquicket meinen und euren Geist. Erkennet, die solche sind. Es grüßen euch die Gemeinden in Asien. Es grüßen euch sehr in dem Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Hause. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Ich, Paulus, grüße euch mit meiner Hand. So jemand den Herrn Jesum Christum nicht lieb hat, der sei Anathema, Maharamota. Die Gnade des Herrn Jesu Christi sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Christo Jesu. Amen.